Wollt ihr völlig faule Pfadfinder sein? Hängt nur so herum. Steckt die Hände in die Taschen, blickt gelangweilt und dumm. Seid schlaff und schläfrig, seid schlampig, schräg und schusslig. Dieser Spruch allzeit bereit ist dämlich und dusselig. Wir gammeln, völlig faule Pfadfinder gammeln. Wir gammeln, wir gammeln, wir sind faul. Wir gammeln, völlig faule Pfadfinder gammeln. Wir gammeln, wir gammeln, wir sind faul. Wir ziehen die Ferne, campen gerne und klettern auf nen Berg. Wirklich? Von wegen! Gammeln, wir gammeln, völlig faule Pfadfinder gammeln. Wir gammeln, wir gammeln. Wir gammeln, wir gammeln,